der Innovationspodcast der IHK. Kreislaufwirtschaft für Designobjekte. Rob Lehnen und Finn Hillen des Startups Sustainable Manufacturing GmbH aus Ganderkesee mit der Marke Recozy sind zu Gast im Innovationspodcast der IHK. Herzlich willkommen und moin zum Innovationspodcast der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer. Wir sind das Innovationsteam für Innovationsförderung und Wissenstransfer. Ich bin Monika Kretschmer und mein Kollege Jörg Wilke ist auch wieder dabei. Hallo Jörg. Hallo Monika. In diesem Podcast stellen wir Ihnen innovative Firmen, Erfinder und Erfinderinnen, Start-up-Unternehmen mit innovativen Ideen und spannenden Innovationsthemen aus dem Nordwesten vor und gehen der Frage nach, wie kommt das Neue eigentlich auf die Welt? In unserem heutigen Podcast stellen wir ein Unternehmen vor, das nachhaltige Kreislaufwirtschaft mit Designobjekten verbunden hat. Unsere heutigen Gäste sind Rob Lehnen und Finn Hillen, Gründer, Geschäftsführer und Inhaber der Sustainable Manufacturing GmbH, einer digitalen Manufaktur aus Ganderkesee. Unter der Marke Recozy stellen sie nachhaltig gefertigte Designobjekte aus recycelten Materialien her. Herzlich willkommen, Herr Lehnen. Und herzlich willkommen, Herr Hillen. Schön, dass Sie da sind. Hallo, moin. Guten Morgen. Sie produzieren nachhaltige Designobjekte und deren Materialien waren vorher Bestandteil von anderen Produkten. Also sie sind recycelt und aus biobasierten Materialien oder aus recycelten Plastik. Das klingt nach einem lokalen Beitrag für lokale Herausforderungen wie Klimawandel, Erderwärmung und Biodiversität, Müllproblematik, Wasserknappheit und CO2-Anstieg. Im Zuge der Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch, da habe ich beim Gang durch die Oldenburger Fußgängerzone Ihre Produkte plötzlich in einem Schaufenster entdeckt. Und das war für mich ein echter Hingucker. Und Ihre Produkte haben es auch im wahrsten Sinne des Wortes in sich. Bitte beschreiben Sie doch zuerst, welche Produkte Ihr Unternehmen anbietet, aus welchen Materialien sie gefertigt werden und wie der Produktionsprozess im 3D-Druck läuft. Ja, also ich würde mal starten mit der Frage. Grundsätzlich bieten wir aktuell Leuchten und Dekor an, also insbesondere Produkte, die wir aktuell noch auf kleinerem Druckerbauraum herstellen können. Wir machen das Ganze nämlich im 3D-Druck und mittelfristig bzw. im Laufe des Jahres werden wir dann in die Möbelkategorien der Sitz- und Ablagemöbel eintreten und das Produktportfolio dahingehend erweitern. Und ich glaube, zum Herstellungsprozess kann Rob sicherlich da noch mehr sagen. Genau. Wenn man jetzt den 3D-Druck betrachtet, auch in der Fachkunde additive Fertigung genannt, ist das ein Schicht-für-Schicht-Auftragen von verschiedenen Materialebenen. Wir arbeiten hier mit Kunststoff, mit recyceltem Kunststoff, den wir per Freiform in jede mögliche Form bringen können. Der Gestaltungsprozess findet erst per CAD auf dem Computer statt und wird dann sozusagen in die physische Form umgesetzt. Da habe ich gleich eine Nachfrage dazu. In was für einer Stückzahl wird das ungefähr produziert? Also wenn Sie jetzt in so kleinen Objekten sind und dann gehen Sie auf größere Ablagemöbelstücke, wie viele Stücke kommen da so dabei raus? Das hängt ganz von den Bestellungen ab. Wir sind insbesondere im Handel aktiv, gucken aber jetzt auch nach und nach, dass wir das Endkundengeschäft über unseren eigenen Shop weiter ankurbeln. Und grundsätzlich können wir sagen, dass wir in diesem Jahr schon eine größere Anzahl an Tausenden an unseren Designstücken in dem deutschen Handel verteilt haben. Ja, und ich konnte es ja auch schon im Handel bewundern. Im Schaufenster ist es mir sofort aufgefallen. Auf Ihrer Webseite beschreiben Sie, wie sich der Name Recozy zusammensetzt. Und können Sie die einzelnen Wortkomponenten nochmal beschreiben? Was ist eigentlich so der Inhalt von Recozy? Wie kam das zustande? In Recozy steckt vieles, gerade am Anfang das Re, was unter anderem für Reduce, Reuse und Recycle steht und damit auf die Kreislaufwirtschaft anspielt, die wir in unserem Unternehmen umsetzen. Und das Wort Cozy steht an sich für gemütlich. Und wenn wir jetzt unseren weiteren Mitgründer Jonas fragen würden, wird er wahrscheinlich sagen, es hört sich auch einfach gut an. Ja, das ist ja auch noch wichtig, dass es auch für den Konsumenten ansprechend ist. Sie haben ja gerade schon gesagt, Sie setzen auf Kreislaufwirtschaft. Das hört man ja auch dann in dem Produktnamen, das Re. Sie setzen ja auf verschiedene Komponenten bei der Nachhaltigkeit, also nicht nur Kreislaufwirtschaft. Das sind ja verschiedene Komponenten, die bei Ihnen im Unternehmen eine Rolle spielen. Bitte beschreiben Sie doch mal, was das alles für Komponenten sind. Gerne. Ist erstmal wichtig zu wissen, dass Recozy nur auf Bestellung produziert. Für Endkunden fertigen wir nur auf Bestellung, für Händler auch, natürlich dann in kleineren Stückgrößen, in kleineren Abnahmemengen. Aber grundsätzlich tun wir das nur nach Auftragseingang. Wir achten sehr auf die lokale Produktion, produzieren hier in Ganderkesee, wie eingangs schon erwähnt, und achten sehr auf lokale Lieferketten. Das heißt, wir haben es jetzt im ersten Halbjahr geschafft, unsere Lieferkette zu 100% auf Europa zu fokussieren. Und darüber hinaus achten wir darauf, dass wenn wir einen Lieferanten oder ein Unternehmen auswählen, das mit uns zusammenarbeiten soll, dass wir möglichst immer nach einer Alternative, beispielsweise hier im Landkreis, suchen. Mhm. Darüber hinaus sind zwei wichtige Themen, die Sie eingangs auch schon angesprochen haben, die Kreislaufwirtschaft. Wir versuchen fast ausschließlich bereits genutzte Materialien wie Konsumabfälle wieder zu verarbeiten. Und darüber hinaus achten wir darauf, dass wir klimaneutral arbeiten. Und dafür haben wir in diesem Jahr beispielsweise mit dem Unternehmen Climate Partner aus München unsere Klimabilanz aufgestellt und alle Emissionen, die wir noch nicht reduzieren können und damit ausgleichen, ja, rückwirkend bis zum Start unserer Tätigkeit ausgeglichen. Das sind ja schon mal sehr viele verschiedene Dinge, die Sie da ins Leben gerufen haben oder auch die diese Nachhaltigkeit fokussiert. Wenn wir zum Beispiel auf diese Lieferketten angehen, glauben Sie, dass Sie das langfristig, zum Beispiel nur europäische Lieferanten, dass Sie das durchhalten können? Denn wahrscheinlich gibt es ja große Nachfrage nach diesen Produkten und Sie haben ja bestimmt Mitbewerber und die dann auch sich diesen Zielen verschrieben haben. Und wie sieht es da aus? Das ist natürlich unser Bestreben, dass wir ja im europäischen Raum unsere Lieferanten finden und unsere Materialien und Komponenten ja, uns liefern lassen. Dementsprechend achten wir bei der Produktentwicklung schon von Anfang an darauf, dass wir auch von Anfang an diese Komponenten aus diesem Raum beziehen können. Was sind denn die aktuellen Trends und Entwicklungen in den von Ihnen bedienten Märkten der Wohnaccessoires-Gestaltung und wie reagieren Sie auf diese Trends? Ja, also zuerst einmal würde ich sagen, wir konzentrieren uns insbesondere auf den Möbel- und Einrichtungsmarkt. Mit den kommenden Produkten, die jetzt dann weg auch von den Wohnaccessoires gehen, wollen wir uns weiter dazu hinentwickeln, dass wir verschiedenste Möbelkategorien anbieten. Und wenn wir dann auf diesen größeren Möbel- und Einrichtungsmarkt schauen, sind da ein paar Trends vorherrschend, wie beispielsweise das Thema Mass Customization, also die Massenproduktindividualisierung für Endkunden, aber in unseren Augen auch für Händler. Das Shopping, das unterstützt ist durch digitale Technologien wie Virtual und Augmented Reality. Und das ist zum anderen grundsätzlich das gesamte große Thema Green Awareness. Da sind wir gerade schon dran vorbeigekommen, ob es nun das Recycling, das Upcycling, die klimaneutrale Fertigung ist. Auch das geht langsam los im Möbelmarkt. Also mich würde jetzt noch mal eine Sache interessieren. Es gibt ja auch Farbtrends, also so schönes hellrosa oder hellblau. Wie könnt ihr denn darauf reagieren, wenn jetzt der Trend für 2023 rosa ist? Wie machen Sie das? Wir müssen ja auch bestellen und Materialien einkaufen. Genau, da haben wir dementsprechend natürlich unsere Lieferanten, mit denen wir eng zusammenarbeiten, die in der Benelux-Region sitzen und mit denen wir auch stetig neue Materialien, aber auch neue Farben entwickeln und so dementsprechend auf gewisse Trends eingehen, aber auch natürlich auf ja, klassische und zeitlose Farben, die dann auch noch in 10 Jahren im Trend sind. Schönes Wort, zeitlos. Ja, neben dem Markt der Wohnraumgestaltung und Accessoiregestaltung bieten Sie ja auch Produkte im Industrieumfeld an, mit Industriedesign. Welche sind das oder welche könnten das zukünftig noch stärker sein? Ja, also wir sind auch in verschiedenen Entwicklungsprojekten mit lokalen Industriepartnern involviert, wo wir dann unser Know-how in der additiven Fertigung mit einbringen. Welche Produkte es jetzt genau sind, kann ich an dieser Stelle leider nicht sagen. Okay, aber das frage ich dann nochmal nach später. Haben Sie Daten oder Schätzungen, wie hoch der Anteil des Ressourcenverbrauchs bei Ihren Produkten im Vergleich zu herkömmlich hergestellten Produkten ist? Die Frage würde ich einmal unterteilen zwischen Ressourcenverbrauch und Energieverbrauch. Zum Thema Ressourcenverbrauch kann ich sagen, dass wir im Vergleich zu herkömmlicher Müllproduktion sehr viel weniger Verschnitt haben. Also ich vergleiche das gerne immer mit der herkömmlichen Möbelproduktion, also mit der subtraktiven Produktion, wo etwas entfernt wird, wie zum Beispiel bei einem Holzstück. Wir fügen etwas hinzu, dementsprechend haben wir keinen Verschnitt. Das weist deutlich weniger Ressourcenverbrauch auf. In Sachen Energieverbrauch, ein kleines Beispiel, eine Keramikvase verbraucht sehr viel Energie, aber verschmutzt auch Wasser in der Herstellung. Wir stellen unsere Vasen herkömmlich mit 0,5 Kilowatt her. Also sind Sie deutlich besser, was die Bilanz angeht. Ja. Und das leitet gleich über zu den gesetzlichen Rahmenbedingungen. Da tut sich ja auch einiges. Wie reagieren Sie da auf Änderungen, auf Anpassungen? Also grundsätzlich gibt es viele Dinge, die uns im operativen Tagesgeschäft begleiten, wie zum Beispiel bestimmte Normen, die wir bei unseren Leuchten einhalten müssen, bestimmte regulatorische Erfordernisse wie Beileger und Kennzeichnung auf unseren Produkten, aber beispielsweise auch die Teilnahme am Altgeräte-Recycling unter der sogenannten WEEEE-Richtlinie, die in Deutschland im Elektrogesetz geregelt ist. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter auf die europäische Ebene schauen, dann sind wir sehr gespannt, was im Rahmen der neuen Ökodesign-Verordnung der Europäischen Kommission auf uns zukommt. Dort wird sich ja insbesondere auf verschiedene Produktgruppen fokussiert, wo noch viel Verbesserungspotenzial hinsichtlich der Ökobilanz einiger Produkte gesehen wird. Und darunter fallen im Rahmen der Erläuterung der Europäischen Kommission auch insbesondere die Möbel. Da glauben wir aber, dass wir da gerade schon mit den von uns jetzt umgesetzten Themen wie Fokussierung auf Rezyklatverwendung, Klimaneutralität und so weiter sehr gut aufgestellt sind und freuen uns dann, dass wir da dann vielleicht schon ein bisschen vor der Welle schwimmen. Sie haben ja das COSI auch in dem Namen. Ich finde das ja so schön, dass wir einmal immer über das Recycling und dann auch über das Design selbst sprechen können. Und das bedeutet ja gemütlich. Und im Zusammenhang mit Wohnraum sollen Ihre Produkte ja eine Wohlfühlatmosphäre schaffen. Und damit das gelingt, setzen Sie ja auch externe Designer oder überhaupt Designer ein und auch externe Designer. Ich habe das auf Ihrer Webseite nachgelesen, auch aus Köln, die auch schon Design-Auszeichnungen bekommen haben. Zum Beispiel wurden ja auch diese Lampen, Lupo und Monk, die haben ja auch so schon so designte Namen. Ist das eigentlich Zufall oder ist das Teil des Konzeptes, dass Sie mit solchen Designern zusammenarbeiten? Designen Sie auch selber? Ich habe auch gelesen, es gibt auch das Recosi-Design. Genau, also das ist grundsätzlich Teil des Konzeptes, dass wir zusammen mit talentierten Designern Produkte erschaffen. Das ist auch für die Designer eine super Gelegenheit, in einer relativ kurzen Zeit wirklich physische Produkte auf den Markt zu bringen, anstatt nur Konzepte zu entwickeln, wie es leider so häufig der Fall ist, oder Konzepte, die es einfach nach jahrelanger Entwicklung nicht auf den Markt geschafft haben. Dem wollen wir auch so ein bisschen entgegenwirken. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Produktideen im Hause Recosi entstehen und wir dementsprechend dann Partner suchen, mit denen wir das zusammen entwickeln. Man kann sagen, dass momentan unser Produktportfolio aus 70% eigener entwickelten Produkten entsteht und 30% zusammen mit Designern entwickelt wurden. Und wer bei Ihnen im Hause übernimmt das eigene Design? Wer macht das bei Ihnen? Das macht mein Kollege Jonas und ich zusammen. Ah, sehr schön. Ihre Designansprüche haben Sie ja auch so schön formuliert. Sie sind zirkulär, funktional und zeitlos. Das haben wir ja gerade schon mal gehört. Was zeichnet denn ein zeitloses Design aus? Ich denke, ein zeitloses Design zeichnet ja ein nicht von Trends abhängiges Aussehen aus, so dass es auch nach einer gewissen Umgestaltung im Wohnraum immer noch ja, am Zahn der Zeit ist, das Produkt, man immer noch Gefallen daran hat und man nicht nur von gewissen Farben oder Formen abhängig ist. Okay, also dann nicht gerade die Trendfarbe Lila oder so ist, glaube ich, die Farbe des Jahres geworden oder so ein bestimmtes Lila, sondern etwas, was man dann danach auch noch gerne leiden mag, damit es auch dann länger im Gebrauch ist. Wie zum Beispiel die berühmte Wagenfeldlampe, das ist ja so ein Beispiel dafür für wirklich zeitloses Design. Und Sie bieten aber trotzdem an, auch wenn Sie sagen, zeitloses Design ist Ihnen wichtig. Sie bieten trotzdem an, Produkte wieder zurückzunehmen. Und Sie würden dann das Material auch wiederverwenden. So habe ich es verstanden. Haben Sie eventuell auch schon mal daran gedacht, sowas wie einen Second-Hand-Markt aufzubauen? IKEA hat das ja jetzt auch angeboten. Die bieten ja diesen Marktplatz für die zweite Chance an. Wäre das auch eine Option für Sie oder kommt das gar nicht in Frage? Also durchaus. Das machen mittlerweile viele größere Hersteller, auch im Designbereich. Ist beispielsweise Vitra, ein großer Anbieter von hochwertigen, insbesondere Sitzmöbeln, die sich auch auf Stores konzentrieren, wo man Stühle erneut anbietet. Für uns ist das sicherlich auch ein Thema. Jetzt muss man fairerweise dazu sagen, dass wir letztes Jahr im Sommer in den Markt gestartet sind und zum Jahresende vollberuflich alle losgelegt haben. Das heißt, wenn jetzt, sage ich mal, der Rücklauf unserer Produkte zu uns schon sehr groß sind, dann hätten wir wahrscheinlich im Design ein bisschen was falsch gemacht. Aber wir denken langfristig und langfristig wollen wir zurückgenommene Produkte dann nicht sofort restlos alle recyceln, sondern wenn diese gut erhalten sind, ist das durchaus eine Überlegung, die wir auch damals im Rahmen der Businessplanerstellung berücksichtigt haben. Ja, das ist natürlich klar, dass die Produkte noch nicht zurückkommen, sondern jetzt wahrscheinlich noch in den Wohnzimmern bewundert und geschätzt werden. Ich komme noch mal zu einem dieser Produkte. Da gibt es ja diese Tischleuchte Monk, die wird nahtlos in einem Stück gedruckt. Ist das für Sie, dieses Nahtlose, ist das die Voraussetzung für die Art Ihres Fertigungsprozesses oder hat sich das jetzt zufällig so ergeben oder muss das so sein, dass es in einem Stück gedruckt wird? Es muss nicht so sein, aber es ist definitiv eine Charakteristik des Produkts, die wir bei der Produktentwicklung auch berücksichtigt haben. Wir haben immer gewisse Designvorstellungen, die wir dann an den Designer weitergeben, die dann dementsprechend noch umgesetzt werden. Aber das ist keine Grundvoraussetzung für die Erstellung unserer Produkte, weil die additive Fertigung uns noch viel mehr Möglichkeiten gibt als grundlos nahtloses Design. Okay. Kommen wir nochmal zu dieser additiven Fertigung. Wie flexibel sind Sie denn bei Änderungen des Produktdesigns? Also das ist ja eigentlich der Vorteil. Sie haben ja auch gesagt, on demand auf Bestellung. Sie machen keine Massenfertigung, Sie haben kein Lager, wo die Produkte schon im Vorfeld alle stehen, sondern wenn das gewünscht und bestellt wird, dann fertigen Sie das sozusagen in Einzelkomponenten an. Ist das quasi so ein Vorteil dieses 3D-Drucks, dass das diese Einzelfertigung, dass es eher einer Einzelfertigung nachkommt? Und könnte jemand zum Beispiel eine spezielle, wir sind ja in Oldenburg, eine Oldenburg-Lampe zum Beispiel bei Ihnen bestellen oder bestimmte Farben, weil die zum eigenen Hausdesign passen, das ist dann irgendwie so eine bestimmte Rahlfarbe in Magenta oder so. Wäre das möglich oder würden Sie, ganz viele Fragen auf einmal, auch vielleicht für große Abnehmer produzieren, zum Beispiel wenn ein großer Möbelhersteller aus Skandinavien auf Sie zukommt und sagt, wir hätten da gerne etwas, wir wissen aber nicht, ob es läuft, deswegen muss es auch sehr flexibel nur für die Sommermonate oder so sein. Was davon wäre möglich? Also grundlegend ist die Individualität eine der großen Stärken in der additiven Fertigung. Dementsprechend bieten wir unseren Kunden ja auch schon die Individualisierungsmöglichkeiten in Gestaltungsmöglichkeiten der Farbe und Größe an. Klar, Spezialanfertigungen sind immer möglich. Das bedarf natürlich eine gewisse Vorbereitung, gewisse Absprachen. Haben wir in der Form und Art an Endkonsumenten noch nicht umgesetzt, aber sind definitiv auch bereit, solche Wege zu gehen, da wir keine großen Werkzeugkosten haben in der Fertigung und wir doch sehr flexibel auf Wünsche eingehen können und das auch ein sehr großer Teil unseres Vorhabens ist. Wir wollen zum Beispiel auch, oder es ist in der Planung, dass wir einen Konfigurator auf der Seite einbetten, wo man dann zum Beispiel einen Beistelltisch frei nach Größe und Form konfigurieren kann und der dementsprechend anhand der von uns gesetzten Parameter immer zu erstellen ist. Also der individuelle Lückenfüller, wenn man dann noch ein Plätzchen im Wohnzimmer findet, das wäre dann bei Ihnen auch auf jeden Fall möglich. Was sind denn so die entscheidenden Qualitätskriterien, die Ihre digitale Produktion auszeichnen? Also welche Schritte liegen da aus heutiger Sicht vor? Ich glaube, ein entscheidendes Qualitätskriterium ist das extrem feine Auftragen der verschiedenen Schichten, welches eine sehr hochwertige Haptik erzeugt. Außerdem versuchen wir, wie eben schon genannt, gewisse USPs der additiven Fertigung in jedes Produkt mit einzubeziehen, sei es die Oberflächenstruktur, sei es die Muster oder Form, die sich mit traditionellen oder herkömmlichen Verfahren wie zum Beispiel dem Spritzguss nicht erstellen lassen. Außerdem versuchen wir natürlich aber in unserer Produktion an der Wiederholgenauigkeit, aber auch an der Automatisierung zu arbeiten, um uns dort auch zu verbessern. Es kommt eine etwas persönlichere Frage, Herr Hühn. Herr Lehn, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, sich mit nachhaltigem Design zu beschäftigen? War das immer schon Ihr persönliches Interesse? Das wäre gelogen, wenn wir das sagen würden. Allerdings ist die Idee grundsätzlich aus dem Interesse an der Technik entstanden. Man hat sich erst mit der Technik befasst, bis uns die Augen geöffnet worden sind, was man mit allem dies erfüllen kann. Dementsprechend waren das verschiedene Schritte, die zueinander gefunden haben und dann hat sich das Puzzle zusammen ergeben. Ja, und bei Ihnen? Insbesondere würde ich dazu noch ergänzen, dass wir vier Gründer sind. Und wie viele Gründer uns, sage ich mal, von den Teilen sehr überschneidungsfrei aufteilen. Nun haben wir eben gehört, dass Rob und Jonas zusammen an Produktdesigns arbeiten, aber Rob kümmert sich insbesondere um Produktion, Produktentwicklung. Jonas kümmert sich um das Design, sowohl in der Kommunikation als auch bei den Produkten, gemeinsam mit Rob dann, und um das Marketing. Unser weiterer Kollege Finn Luca macht bei uns Marketing und CRM und ich habe mich dann mit eingebracht aus meiner früheren Tätigkeit mit den kaufmännischen Themen, kümmere mich um Personal, Nachhaltigkeit, Kooperation und Ähnliches. Und das hat dann insbesondere dazu geführt, dass wir eigentlich ein sehr gutes Setup hatten, um Dinge zu entwickeln und weil wir alle einen Spaß an Design, an schöne Einrichtungen hatten und auch im familiären Umfeld Kontakte in die Branche, war dann die Idee geboren, Möbel herzustellen. Das klingt gut, aber sicherlich wirkt sich die Beschäftigung mit Nachhaltigkeit, also in einem beruflichen Kontext, auch auf eigene Lebensbereiche aus, denke ich. Ne? Fahren Sie also alle mit dem Fahrrad zur Arbeit, beziehen Ökostrom und essen vielleicht fleischlos? Also würde ich jetzt nicht für alle Mitgründer bestätigen. Das ist sicherlich nicht der Fall, dass wir das an jeder Stelle schon so umsetzen können. Fairerweise muss man auch sagen, dass vielleicht die Distanzen, die wir da zurücklegen, nicht immer ohne Auto funktionieren bei uns auf dem Land, wo wir jetzt in Ganakesee sitzen. Was man aber grundsätzlich sagen kann, ich wohne beispielsweise aktuell noch in Frankfurt, Jonas wohnt aktuell noch in Hamburg, wir fahren beide viel mit der Bahn. Wir haben Kolleginnen und Kollegen bei uns im Unternehmen, die sehr auf fleischlose, vegane Ernährung achten. Aber ich glaube, das ist ein Teil der Überzeugung. Die Sache ist immer die, wie wollen wir wirtschaften und wie wollen wir die Dinge angehen? Und da braucht man einen Fokus auf die großen Probleme, die Sie eingangs auch genannt haben. Und sicherlich greift auch bei uns häufiger der Gedanke dazu, wie wir im Privaten dann auch Dinge anpassen und ändern können, um da auch unseren Beitrag zu leisten. Ihre spannende Geschäftsidee, mit der Sie gestartet sind, hatte sicherlich auch breite Unterstützung erfahren. Möglicherweise war das so oder gab es auch Widerstände, Hürden, Steine im Weg, wo Sie gedacht haben, also jetzt lassen wir es eigentlich, zu kompliziert, versteht uns keiner. Was waren denn eigentlich die besonderen Herausforderungen für Sie? Also erstmal kann ich bestätigen, dass es auch breite Unterstützung erfahren hat. Insbesondere die Gemeinde hat sich sehr für uns eingesetzt und auch die Wirtschaftsförderung des Landkreises Oldenburg, in Person insbesondere Herr Lüschen, den wir hier nochmal hervorheben können, der uns seit Tag 1 eigentlich begleitet und immer als Ansprechpartner zur Seite steht. Das heißt, unsere Sorgen, gründen wir in unserer Heimatgemeinde oder gehen wir in die großen Städte, die haben sich da damals nicht bestätigt, dass wir hier irgendwelche Nachteile für uns haben. Ansonsten sind uns natürlich auch Herausforderungen entgegengeschlagen, wie beispielsweise das Thema, eine passende Fläche für uns zu finden, diese Fläche insbesondere auf unsere Produktionsinfrastruktur auszurichten. Wir machen da was ziemlich Neues, dass 3D-Druck, sage ich mal, komplett für die Herstellung von Konsumgütern genutzt wird. Das ist noch nicht so häufig vertreten und dementsprechend ist es dann doch schon spannend, Produktionsinfrastruktur aufzubauen, die sowas ermöglicht. Würden Sie das bestätigen, Herr Lien? Definitiv. Haben Sie eine Ergänzung? Ja? Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Ja, wunderbar. Wir haben gerade angesprochen, oder das hatten wir eben auch schon, der Produktionsprozess ist ja auch komplex. Einerseits Veränderung im Produktionsprozess aufgrund von Kundenwünschen ist sehr schwierig herbeizuführen. Wie reagieren Sie da auf vielleicht abgefahrene Ideen von einem, sage ich mal, Kunden, der sagt, ich hätte jetzt ganz gerne 1000 Stück in der Form, mit der Farbe und das bis morgen? Bis morgen wird es schwierig, aber grundsätzlich kann man sagen, dass wir sehr offen sind für neue Ideen und sehr gerne immer in Dialog treten mit Leuten, die ja auch mal ein bisschen ausgefallene Ideen haben, weil das mögen wir und sowas gucken wir uns gerne an. Und das Händlerfeedback spielt halt auch eine große Rolle. Wir sind stark auf den Handel fokussiert. Und wir haben natürlich unsere eigenen Produktideen, unsere eigenen Produktdesigns und die wollen wir auch umsetzen mit den Designern. Aber nichtsdestotrotz sind wir offen für Verbesserungen in Form von Funktionalität, Farben, Trendfarben. Ich glaube, ein Purple oder ein Lila wird es bei uns dieses Jahr auch geben. Da sind wir gerade noch in Entwicklung, weil die vorher angesprochen war. Aber grundsätzlich versuchen wir eigentlich durch den regelmäßigen Austausch da immer up-to-date zu bleiben und Dinge, die für uns sinnvoll sind, dann auch mit umzusetzen. Mhm. Die hatten das ja eben auch schon erwähnt, dass 70% der Neuerungen, Entwicklungen von Ihnen selbst gestaltet werden. Wie läuft denn der Innovationsprozess ab? Wie müssen wir uns das bei Ihnen vorstellen? Wie kommt das Neue auf die Welt und wie lange dauert das von der Idee bis zum marktreifen Produkt? Geht das ganz schnell? Also ich würde mal starten, übergebe dann gleich nochmal weiter an Rob, ist ja eine große Frage. Ich glaube, da können wir beide gut was zu sagen. Grundsätzlich ist Innovation bei uns schon irgendwie was, was wir so als Daily Business mit verstehen, weil wir Produkte auf eine fundamental andere Weise fertigen, als es Wettbewerber tun. Allein schon durch die Technologie und die schnelle Möglichkeit, wie Rob vorher schon erwähnt hat, Prototypen auf den Markt zu bringen, haben wir auch relativ fix die Anpassungsfähigkeit, Fehler auszumerzen, die nächste Iterationsschleife zu gehen und Produkte besser zu machen. Das ist bei uns, ja, wie eben schon gesagt, tagtägliches Handeln. Darüber hinaus gibt es bei uns auch keine Blaupause für das, was wir tun. Also wir haben jetzt nicht das Beispiel oder den Partner in der Region, der sagt, wir machen das ähnlich, wir können uns da was abgucken. Das merken wir insbesondere bei Themen, dass wir, sage ich mal, viel systemische Infrastruktur vermissen, wie ein ERP oder ein Produktionsplanungssystem, was uns da unterstützt. Und das stößt auch wieder Ideen und neue Denkprozesse an, weil wir dann versuchen, auf Eigenentwicklung zu setzen mit Partnern und Dingen selber zu entwickeln, die uns im täglichen Doing helfen können. Und dadurch entstehen dann nicht nur eigentliche Produktinnovationen, sondern es können auch Produktion bzw. Innovationen in ganz anderen Feldern entstehen. Das heißt, Sie werden ja selbst auch immer besser. Also durch die Lernschleifen, stelle ich mir so vor, qualitativ. Sie haben gerade diese iterativen Schleifen angesprochen und dass Sie ja ständig daraus lernen und sich verbessern. Haben Sie das irgendwo anders abgeguckt oder bringen Sie das zufällig mit? War das so aus der Erfahrung heraus, dass Sie es einfach ausprobiert haben? Weil das ist ja genau der Trend. Also das ist genau das, wo traditionelle Unternehmen mit traditionellen Produktionsverfahren ihre Mitarbeiter jetzt in große Schulungen schicken, dass sie versuchen, ihnen Agilität beizubringen, dass man guckt, okay, wie bekommt man ein anderes Verständnis für dieses Thema Lernen überhaupt ins Unternehmen, dass man sagt, okay, es ist nicht schlimm, wenn noch nicht alles perfekt ist. Also wir müssen nicht mit dem perfekten Produkt rausgehen, sondern lass uns das einfach ausprobieren, gucken, was sagt der Kunde, wie kommt es an, wir testen und fahren dann die nächste Schleife und können das verändern. Und das ist ja das, was Sie jetzt schon von Anfang an, Sie sagten, Sie sind erst seit einem Jahr am Markt, aber Sie machen genau das. Wie haben Sie sich das beigebracht oder bringen Sie das schon aus anderen Verfahren oder aus anderen Erfahrungen mit? Ich glaube, da ergänzt sich das Gründerteam sehr, sehr gut durch die schon im Beruf gemachten Erfahrungen. Also Jonas und ich haben zum Beispiel schon in gewissem Startup Erfahrungen gemacht, wo sehr agil gearbeitet wird, wo einfach gemacht wird, wo Produkte auf den Markt gebracht werden und dann gemessen wird, wie der Erfolg ist, welche Erfahrungen Finn gemacht hat und die er dann dementsprechend auch bei Ricosi einbringt, kann er gleich auch nochmal sagen. Aber grundlegend ist das definitiv eine Unternehmenskultur, die wir an den Tag legen. Das gehört einfach dazu und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wenn man so ein Unternehmen startet, dass man das gewisserweise auch intrinsisch in sich hat. Ja, ich selber komme nicht aus dem Startup-Umfeld, sondern eher aus dem Konzernumfeld. Habe da im strategischen Bereich gearbeitet, also auch in einem sehr schnelllebigen Umfeld in Frankfurt. Und ich kann das, was Rob gerade gesagt hat, eigentlich nur unterstützen. Und zwar kenne ich auch andere, sag ich mal, Konzernstrukturen, die mir natürlich auch geläufig sind, wo ich in meinen letzten 10 Jahren Berufserfahrung dran vorbeigekommen bin. Aber grundsätzlich hat sich gerade in den letzten Jahren auch durch Führungskräfte, die ich miterleben durfte, dieses Thema Try and Error oder Try and Repeat sehr gut bewahrheitet. Und damit haben wir immer viele Meter gemacht. Und das versuchen wir jetzt mit unseren Mitarbeiterinnen auch entsprechend umzusetzen. Und da geht bei uns jeder mit gleicher Stimme und gleicher Meinung in die Diskussion rein. Und das führt dann oftmals dazu, dass gute Ideen dabei rauskommen. Ja, das kann man ja auf jeden Fall sehen. Schade, dass wir diese Bilder nicht zeigen können, aber es lohnt auf jeden Fall einen Blick auf Ihre Webseite, um die Produkte anzugucken oder einen Gang durch die Oldenburger Fußgängerzone, um die Schaufenster anzuschauen. Das ist natürlich eine gute Mischung, wenn Sie Konzernerfahrung und Startup-Erfahrung zusammen mixen und das dann in Ihr Unternehmen reinbringen. Ich würde aber gerne nochmal zurückkommen auf das Thema Klima und Klimaneutralität. Also Sie erklären ja auch, was der Unterschied ist zwischen Klimaneutralität und Klimapositivität. Das ist ja ein sehr ausführliches Thema, aber vielleicht können Sie das so ganz kurz und knackig so auf einen Punkt bringen. Was macht da so den Unterschied und was gehört da zu Ihrer Philosophie? Ich würde sogar noch einen dritten Begriff dazu nehmen. Vielleicht fangen wir erstmal bei dem Thema CO2-Reduktion an. Also unser erster Step ist eigentlich immer zu überlegen, wie wir weniger Energie, weniger Ressourcenverbrauch oder auch weniger Treibhausgasemissionen ausstoßen können und haben auch gemeinsam mit dem eingangs genannten Partner definiert, wie wir Reduktionspotenziale ergreifen können, also weiteres Potenzial heben können und unseren Fußabdruck weiter verringern können. Im nächsten Schritt kommt dann die Kompensation, sodass alle CO2-Äquivalente ausgeglichen werden, die wir in der Lieferkette, in der Vor- oder Nachgelagerten, im Fachbereich gibt es dann immer diesen Begriff Scope 1 bis 3, den wir da noch nicht vermeiden können. Und dafür finanzieren wir Klimaschutzprojekte, die das dann entsprechend für uns ausgleichen. Und ich glaube, der nächste Schritt, das ist dann aber in die Zukunft geschaut, ist das Thema Klimapositivität. Also wie können wir beispielsweise durch eigenes Handeln vor Ort, wenn wir vielleicht mal ein eigenes Firmengelände haben oder mit der Unterstützung lokaler, regionaler Projekte, wie können wir noch was obendrauf tun, damit wir mit unserer unternehmerischen Tätigkeit, gerade auch in der ökologischen, aus ökologischer Perspektive, noch mehr tun, als unser Handeln, sage ich mal, auszugleichen. Ja, sehr spannend. Also Sie versprechen das und Sie sagen das. Und das hat natürlich mit sehr viel Vertrauen zu tun. Also Ihre Kunden müssen Ihnen vertrauen, dass das, was Sie versprechen, dass Sie das machen, dass Sie das einhalten. Und damit, dass alle auch ein gutes Gewissen haben können beim Erwerb dieser Produkte. Wie stellen Sie das denn sicher für den Kunden? Oder wie bauen Sie dieses Vertrauen auf, damit der Kunde sicher sein kann, dass Sie also auf jeden Fall mit diesen Recyclingmaterialien arbeiten, dass Sie ja CO2-Äquivalente da finanzieren. Lassen Sie Ihr Unternehmen durch Externe irgendwie kontrollieren? Und wenn ja, wie würde denn da so eine Zusammenarbeit laufen? Also wir setzen im Bereich der Zertifizierung oder der Sicherstellung, dass wir das, was wir unseren Kunden kommunizieren, auch nachhalten können, sowohl auf Zertifizierung als auch auf enge Abstimmung mit unseren Partnern. Wenn wir gerade auf das Thema Klimaneutralität schauen, arbeiten wir mit Climate Partner zusammen, das hatte ich eingangs erwähnt. Und dort, das kann man sich so vorstellen, sind wir ein Assessment durchlaufen, in dem wir anhand von Primärdaten und Vergleichsdaten unseren unternehmerischen Tätigkeit nachgestellt haben, CO2-Ausstöße ermittelt haben und diese dann nachher zertifiziert ausgleichen. Climate Partner hat mittlerweile 15 Jahre Erfahrung im Bereich der Klimaschutzstrategien und Kompensation und stellen durch entsprechende Zertifizierungsstandard der Projekte ebenso wie durch regelmäßige Auditierung durch Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sicher, dass dieser Impact, der da versprochen wird, auch erreicht wird. Und auf der anderen Seite arbeiten wir mit Materiallieferanten zusammen, mit denen wir natürlich in der Kommunikation darauf achten, dass uns zertifiziert oder vorgezeigt werden kann, dass das Material auch den Ursprung dort hat, wo wir es unseren Kunden kommunizieren. Und da gibt es dann entsprechend auch Dokumente, die das belegen. Und das lässt sich dann auch bis zum Werk des Recyclingbetriebes zurückführen. Es kommt noch wieder eine persönliche oder emotionale Frage. Wie sieht Ihr liebstes Produkt aus? Ich glaube, das liebste Produkt gibt es nicht, dadurch, dass durch die Vielzahl unserer Produkte jedes seine individuellen Vorzüge hat. Allerdings ist die Vorstellung, mich diesen Sommer auf einen aus Meeresabfällen recycelten oder hergestellten Sessel zu setzen in meinen Garten, schon sehr, sehr gut. Da müssen Sie ein bisschen mehr zu erzählen. Da sind wir alle neugierig geworden. Ja, wie Finn anfangs schon erwähnt hat, sind wir auch in der Entwicklung von Sitzmöbeln und dementsprechend setzen wir natürlich auch auf recycelte und innovative Materialien. Und ja, seien Sie gespannt, was da noch zu sehen wird. Ja, vor allen Dingen auch auf die Farbe. Wo möchten Sie in 3 Jahren sein und wie müssen wir uns Recosi denn dann vorstellen? Machen Sie noch das Gleiche wie jetzt? Wo sehen Sie vielleicht auch neue Zukunftsfelder für neue Produkte und Anwendungen? Was könnte dann Ihr Unternehmen auszeichnen? Ich glaube, als junges Unternehmen ist eine Zeitspanne von 3 Jahren enorm lang. Aber unsere Vision ist es, der nachhaltigste und ökosozialste Hersteller von zirkulärer Einrichtung in Europa zu werden. Und um dies zu erreichen, ist stetiges Hinterfragen, kritisches Hinterfragen des eigenen Tuns und eine stetige Weiterentwicklung vonnöten. Und ich glaube, da lässt sich noch gut ergänzen, dass wir da auch Woche für Woche oder besser gesagt Tag für Tag neue Dinge lernen und versuchen, das anzupassen. Und ich glaube, das, was Rob gesagt hat, zu hinterfragen, die Augen offen zu halten, Neues kennenzulernen, das wird der Schlüssel da zum Erfolg sein. Und wenn wir darüber nachdenken, was, sage ich mal, Recosi darüber noch machen könnte, dann habe ich eben schon 2 Beispiele genannt. Also es fehlt uns irgendwie auch noch die Software, an der einen oder anderen Stelle die Hardware. Vielleicht entwickeln wir in dem Bereich auch nochmal was gemeinsam mit Partnern, wenn wir die Kapazitäten dafür haben. Obwohl Sie das Wort Partner ja schon öfter erwähnt haben, sind auch Forschungsinstitute und Hochschuleinrichtungen hier aus der Region für Sie Partner, aktuell oder künftig? Wir stehen in sehr großem Kontakt zu einigen entsprechenden Know-how-Trägern hier in der Region, ob das nun bei den Office in Oldenburg ist oder auch an verschiedenen Hochschulen. Wir haben jetzt auch über eine Veranstaltung, die hier im Norden stattgefunden habe, Kontakt zum Fraunhofer IPA gefunden, wo wir jetzt erste Gespräche führen. Das liegt uns insbesondere jetzt im Fokus für die nächsten Wochen und Monate. Wir spielen auch gerade mit dem Gedanken, eine kleine Designstudie mit einem Designstudiengang auf die Beine zu stellen, wo wir dann auch, sage ich mal, die Möglichkeit bieten, dass im Rahmen eines Forschungsprojektes oder im Rahmen eines wissenschaftlichen Projektes Produkte entstehen und mit unserer Fertigungsart was beigetragen werden kann. Spannend. Bin ich ganz neugierig. Wie haben Sie sich eigentlich als Team gefunden? Gefunden haben wir uns, wir haben uns aber nicht gesucht. So kann man das, glaube ich, ganz gut beschreiben. Durch den stetigen Austausch, während das Geschäftsmodell Anfang letzten Jahres entwickelt worden ist, haben sich einfach die verschiedenen Kompetenzen aus dem Freundeskreis und aus Bekanntschaften, die wir bisher in den Jobs gemacht haben, irgendwie gefunden. Und dementsprechend war das Team sehr schnell gefunden. Wie groß ist Ihr Team und wie schaffen Sie es, die Mitarbeiterinnen zu motivieren, immer auch im Hinblick auf Innovationskultur für angenehme, offene Diskussionsumgebung, Arbeitsumgebung zu sorgen. Also unser Team umfasst neben den vier Gründern, die auch angestellt in der Gesellschaft sind, also wir sehen uns ja selbst auch als Mitarbeiter unseres Unternehmens, dann noch drei weitere Kolleginnen und Kollegen. Zum einen Jonas, der bei uns in der additiven Fertigung tätig ist. Man muss immer dazu sagen, wir haben zwei Finns, wir haben zweimal den Namen Jonas, das ist immer ein bisschen verwirrend, aber wir haben noch einen Jonas als Ingenieur für die additive Fertigung. Wir haben noch Carlotta bei uns im Team, die Content- und Social-Media-Management macht, und wir haben noch Mia bei uns im Team, die die Kommissionierung, Packaging und Support macht. Das heißt, mittlerweile sind wir nach relativ kurzer Zeit schon ein bisschen gewachsen. Ich hatte eingangs beim Thema oder bei der Nachfrage zum Innovationsprozess schon gesagt, dass wir alle sehr auf Augenhöhe agieren. Also es gibt bei uns, das haben wir auch alle aus dem Umfeld, aus den vorherigen Erfahrungen mitgenommen, keine Hierarchien. Wir arbeiten gemeinsam an Themen. Wir versuchen natürlich auch als Gründer irgendwie eine Atmosphäre zu schaffen, wo sich alle wohlfühlen. Ob das jetzt, sage ich mal, unser Verpackungstag am Anfang der Tätigkeit war, wo wir abends mal mit einem Bierchen angestoßen haben, oder dass wir mal gemeinsam essen gehen, wenn wir einen tollen Monat gehabt haben, uns in der Mittagspause gemeinsam was zum Essen holen. Einfach, sage ich mal, nicht alles Routine werden lassen. Mal was Neues unternehmen, jeden in der Meinung mit einbeziehen und im Entscheidungsprozess. Und dadurch kommen eigentlich immer gute Ideen zustande, die wir dann gemeinsam auch mit einem guten Tempo umsetzen. Ich glaube, auch das Streben nach Veränderungen ist hier extremst wichtig und nicht das zu akzeptieren, wie es bisher in den Stein gemeißelt ist, sondern auch mal über die Dinge hinaus zu gucken und zu überlegen, wie man es vielleicht anders gestalten kann. Vielleicht haben Sie ja schon fast die nächste Frage beantwortet, den Rat, den Sie anderen Startups und jungen Unternehmen geben würden, vielleicht auch um eine Innovationskultur aufzubauen, damit Innovation nicht nur gedacht werden, sondern auch umgesetzt werden. Ich glaube, das, was Rob gerade gesagt hat, passt da ganz gut. Ich würde einfach sagen, experimentell bleiben. Wir machen das, weil wir uns mit einer Infrastruktur auseinandersetzen, die für Produktgüter oder Produkte genutzt wird, die so heute noch nicht hergestellt werden. Aber ich glaube, das Gleiche gilt für Unternehmen im Dienstleistungsbereich oder in anderen Sektoren. Auch da gilt es zu hinterfragen, wie sich ein Geschäftsmodell weiterentwickeln kann. Und da gibt es viele Beispiele in Form von großen Geschäftsmodellinnovationen am Markt, wo das schon stattgefunden hat und man Dinge ganz anders getan hat, als man es vorher getan hat. Spontane Frage fällt mir gerade ein. Können Sie auch auf das Wissen von alten Häsinnen und Hasen zurückgreifen? Also Erfahrungswissen aus der Praxis, haben Sie da auch Kooperationspartner? Ja, oder? Also Kooperationspartner würde ich jetzt, also ich weiß nicht, ob ich es jetzt als Kooperationspartner bezeichnen würde, aber wir haben auf jeden Fall viele Ansprechpartner, die selber, sage ich mal, in Wirtschaft, ob das nun aus dem familiären oder aus dem Freundesumfeld kommt, die uns da unterstützen bei Fragen der Produktionsinfrastrukturerweiterung, bei Fragen der Gestaltung von Immobilien, bei Sicherheitsvorschriften und so weiter. Und wir lernen auch durch Netzwerken, durch Veranstaltungen, wo wir beide jetzt, sage ich mal, explizit das Unternehmen vorstellen, immer wieder neue Kontakte kennen. Und natürlich gibt es auch den ein oder anderen Netzwerkkontakt aus dem alten Arbeitsumfeld jeweils, der uns mit Fokus auf Nachhaltigkeit oder mit Fokus auf Unternehmensführung da heute sehr gut unterstützen kann. Wie überzeugen Sie Ihre Kunden, dass die Nachhaltigkeit in der Produktion wichtig und in Zukunft gar nicht mehr wegzudenken ist? Wir setzen auf Transparenz. Also was man jetzt gerade gesehen hat, wir haben im ersten Halbjahr sehr stark daran gearbeitet, unseren Online-Auftritt zu arbeiten. Man findet sehr viele Informationen jetzt zu unserer Mission, unserer Vision, unseren Lieferanten, wo liegt unsere Lieferkette. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Faktor, den wir unseren Kunden näherbringen müssen, wo wir als Hersteller einfach zeigen müssen, dass wir transparent mit unserem Handeln umgehen. Auf der anderen Seite versuchen wir, auch diese gewisse Erklärungsbedürftigkeit der Nachhaltigkeitsgeschichte hinter unserem Produkt auch unseren Kundinnen und Kunden im Handel näher zu bringen, wo sie vielleicht nicht sofort die Internetseite zur Hand haben. Aber auch da arbeiten wir regelmäßig an unseren Materialien, unseren Marketingmaterialien, die wir aber auch als Aufklärungsmaterialien verstehen, wo wir dann entsprechende Zertifizierungen drauf spielen, wo wir aber auch beschreiben, wie wir Dinge tun und warum wir es anders tun als andere Hersteller. Genau, wie Finn eben schon erwähnt, ist da sehr viel Aufklärungsarbeit zu tun. In Sachen Klamotten, in Sachen Essen werden die Sachen schon sehr viel ökologischer betrachtet. Dementsprechend gilt es für uns auch, das ganze Thema in Sachen Inneneinrichtungen und Möbel anzustoßen. Also da liegt noch eine ganze Wegstrecke vor Ihnen. Ich fand gerade ganz sympathisch, dass das COSI auch bei Ihnen in der Unternehmenskultur Platz hat, dass das also nicht nur in den Produkten, sondern auch in dem Umgang miteinander Platz hat. Und Sie hatten auch gerade dieses Thema Lernen angesprochen. Haben Sie da ein Beispiel? Gab es irgendetwas, wo es so eine richtig krasse Lernerfahrung gab, was Sie sagen, das haben Sie, hätten Sie nie so gedacht und das hat Sie einen Schritt weitergebracht oder völlig um die Ecke denken lassen? Gibt es da ein Beispiel für? Es gibt einen guten Spruch und der wäre: Prototyping is easy, production is hard. Das merkt man immer wieder. Dementsprechend ist das auch das Thema, wo wir am meisten lernen, aber natürlich während des täglichen Tuns immer mit der Beschäftigung von neuen Sachen lernt man täglich und wöchentlich dazu. Es geht nicht da dann nicht nur um die, sage ich mal, Skalierung der einzelnen Strukturen wie im Dienstleistungsbereich, wo wir Dinge weiterentwickeln müssen, wo wir vielleicht im HR-Bereich größer werden, wo wir neue Systeme benötigen, sondern wir verbringen schon sehr viel Zeit auch gemeinsam mit unserem Mitarbeiter Jonas, der jetzt auch in der additiven Fertigung bei uns arbeitet, unsere Produktion weiterzudenken. Das macht dann die Skalierung eines Produktionsunternehmens teilweise herausfordernd, aber es macht auch enorm viel Spaß. Und sind Sie da schon mal richtig überrascht worden, dass da was passiert ist, womit Sie überhaupt nicht gerechnet haben? Oder sind Sie sowieso auf Überraschungen eingestellt? Täglich. Nee, also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir jetzt von was, sage ich mal, so überrascht worden sind, dass wir jetzt irgendwie in Schockstarre verfallen sind. Aber es gibt schon, wie Rob das gerade schon kurz gesagt hat, schon tägliche Überraschungen, wo wir uns mit auseinandersetzen. Und wir haben auch jede Woche jede Menge neue Probleme, die wir dann sportlich angehen und versuchen, sie wieder zu lösen. Das sind oftmals kleine Themen. Wenn es um die Anschaffung neuerer, größerer Maschinen geht und der Infrastruktur dafür, was alles vonnöten sind, dann sind das auch mal größere Projekte, die uns über 1-2 Monate beschäftigen. Aber ja, wir gehen das gemeinsam an und meistens kommt was Gutes bei raus. Ja, das kommt auch so rüber. Sie machen auch den Eindruck, dass Sie sich so Schritt für Schritt vorarbeiten und mit Unwägbarkeiten dann auch einfach locker umgehen. Jörg hatte ja gerade schon gefragt, welchen Tipps Sie anderen Startups geben würden. Vielleicht auch nochmal so den Hinweis oder die Frage an Sie, welchen Rat würden Sie denn anderen traditionellen Unternehmen geben? Also es gibt ja die gleiche Herausforderung mit ökologischer Erzeugung, individuellen Produktanforderungen, die traditionelle Unternehmen betreffen. Und was würden Sie diesen Unternehmen raten, wie sie vielleicht diesen Weg, ein größeres Umdenken beim Thema Nachhaltigkeit gehen können? Ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, erfahrenen Unternehmerinnen und Unternehmern viele Ratschläge zu geben. Ja, kann ich verstehen. Weil wir selber gerade noch sehr, sehr jung sind, jung dabei sind. Aber ich glaube, ein Learning, was wir in unseren vorherigen oder auch ich insbesondere in meinem beruflichen Umfeld gehabt habe, ist, dass sich sicher auch für andere etablierte Unternehmen, ich komme nämlich aus einem, anbietet, kritisches Denken und andere Perspektiven zuzulassen. Und da kann oftmals das hierarchische Denken in Unternehmen oder auch hierarchische Strukturen, die können das Ganze abtöten. Das habe ich kennengelernt. Und auf der anderen Seite geht es dann einfach darum, externe Ratschläge, ob das nun Beratungen, Partner sind oder auch von jungen Azubis, von neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zuzulassen, diese in die Diskussion mit einzubeziehen. Und oftmals passieren dann auch gerade im Thema Nachhaltigkeit viele Dinge, weil beispielsweise die jüngere Generation auf viele Themen nochmal einen ganz anderen Blick hat als vielleicht einer Geschäftsführung, die dann schon im mittleren oder höheren Alter ist. Ja, die jüngere Generation wird es ja auch viel, viel länger betreffen, wenn sich die Welt nicht ändert. Die werden unter den Folgen viel länger zu leiden haben oder massiv zu leiden haben. Sehen Sie diese, Ihre Struktur, dass Sie keine hierarchischen Strukturen haben und auf Augenhöhe miteinander kommunizieren, sehen Sie das auch auf jeden Fall als Wettbewerbsvorteil, also als First Mover sozusagen gegenüber anderen? Ich glaube, First Mover nicht. Gibt es viele Unternehmen, die das so tun und auch viele Startups, die wir kennen, die genauso agieren. Aber grundsätzlich ist es sicherlich ein Wettbewerbsvorteil, um vielleicht ein paar mehr Meter zu machen und dann etablierte Hersteller in der einen oder anderen Richtung reinzukommen. Ja, sehr schön. Gibt es aus Ihrer Sicht noch etwas, Sie haben ja jetzt die Chance, noch über Dinge zu sprechen, die vielleicht so in Ihrem Hinterkopf sind, wo Sie denken, das könnten wir der Welt jetzt schon mal mitteilen. Dann haben Sie jetzt die Chance, noch darüber zu sprechen. Vielleicht große Pläne, Aufruf, neue Mitarbeiter zu finden, Produktionspartner, wissenschaftliche Institute. Wir sind immer offen für neue Einflüsse. Dementsprechend freuen wir uns immer, wenn Unternehmen auf uns zukommen und mit uns in Kontakt treten wollen. Ich glaube, es ist bisher klar geworden, dass wir auf sehr verschiedenen Ebenen agieren. Und ich glaube, dass man dementsprechend auch sehr viele lokale Partner, Sparringspartner hier in der Region finden kann. Ja. Und würde ich nochmal unterstreichen, auch gerade im Bereich der wissenschaftlichen Arbeit oder den Kontakt zu Experten schätzen wir sehr. Da haben wir jetzt viele Kontakte schon akquiriert und sind mit einigen Personen im Austausch, sind da auch nach und nach dran, die Kontakte, die wir dann immer kennenlernen, auch alle anzugehen und das, was Gutes dabei entspringt. Aber an sowas sind wir auch immer interessiert, ob das nun Personen sind, die einen starken Fokus auf Materialien haben, auf Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft oder auf sonstige Themen, die uns in der unternehmerischen Tätigkeit helfen können und die uns lernen lassen. Ja, dann ist die Zeit schon wieder ganz schnell vergangen. Ganz vielen Dank. Es kommt jetzt noch unsere Abschlussfrage. Das ist immer eine etwas ungewöhnlichere Frage. Die stellen wir immer sehr gerne. Also wenn es eine Zeitmaschine gäbe, die Sie in eine Zeit schießen könnte, bei welcher Erfindung der Welt wären Sie denn gerne dabei gewesen, um dem Erfinder sozusagen über die Schulter zu sehen? Helene. Ich glaube, bei der Erfindung wären wir gerne dabei, beziehungsweise vielleicht sind wir ja noch dabei. Das wäre die Besiedelung des Mars oder des Monds, wo mithilfe der additiven Fertigung Lebensräume, aber auch Produkte mit lokalen Materialien erstellt werden. Das ist ein extrem spannendes Thema, was auch in Zukunft noch weiter vertieft wird. Jetzt kann ich gar nicht so eine spannende andere Antwort geben, weil wir beide schon seit klein auf immer so auf den Weltall, auf das Weltall irgendwie fokussiert sind. Also ich kann da nur unterstützen oder beipflichten. Das würde ich auch sehr gerne sehen. Ja, sehr schön. Also eine Zukunftsfrage und die in den Weltraum, also Erweiterung, der ganz große Blick über den Tellerrand. Und damit sind wir beim Ende. Ich danke Ihnen, Herr Lehnen, Herr Hillen, ganz, ganz vielen Dank für Ihr Kommen. Und ja, vielen Dank. Wir haben sehr viel darüber gelernt, dass Innovation sich unbedingt in nachhaltigen Projekten wiederfinden sollte. Und wenn es Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Spaß gemacht hat, dann folgen Sie uns und schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein. Und wenn Sie selber eine innovative Entwicklung gemacht haben oder so jemanden kennen, der Lust hat, in unserem Podcast für die Region darüber zu berichten, dann melden Sie sich gerne bei uns. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke für die Einladung. Vielen Dank. Tschüss.